Nun dementiert die Union. CDU-Generalsekretär Ronald Pufalla hat eine Anhebung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes nach der Bundestagswahl kategorisch ausgeschlossen. Eine Pressemeldung, der zufolge in der Unionsfraktion eine solche Anhebung diskutiert wird, sei absoluter Unsinn, fügt Pufalla hinzu. Auch der scheidende CDU-Finanzexperte Otto Bernhard hat eine ihm zugeschriebene Äußerung widerrufen. Keiner in der Union habe die Absicht, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz abzuschaffen, korrigiert Otto Bernhard die Rheinische Post, die ihn, so heißt es, falsch zitiert habe. Tatsächlich geht es Teilen der Union wohl eher um eine Anhebung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes. Günther Oettinger, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, hatte eine Erhöhung von 7% auf 9,5% befürwortet. Dieser Vorschlag findet heute kaum noch Zuspruch in der Union. Fraktionschef Volker Kauder weist Oettinger gar mit den Worten zurecht, wer Führungsverantwortung trage, dürfe nicht mit Interviewäußerungen Verwirrung stiften. Auch Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg nennt Oettingers Ideen kontraproduktiv. Ich halte überhaupt nichts von Steuererhöhungen und dem Signal von Steuererhöhungen. Und es wäre das falsche Signal in einer Zeit, in der wir eher über gezielte, machbare und verantwortbare Entlastungen der Leistungsträger nachdenken sollten. Es sei geradezu verantwortungslos, mitten in der Krise über Steuererhöhungen zu spekulieren, fügt dem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers hinzu. Ebenso ablehnend äußert sich der saarländische Ministerpräsident Peter Müller. Er will den ermäßigten Satz gar auf andere Branchen ausdehnen. Und auch Philipp Missfelder, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Jungen Union, beteiligt sich an der Klassenkeile für Oettinger. Wir tun uns selber keinen Gefallen, wenn wir jetzt wochenlang über Mehrwertsteuererhöhungen pro und contra diskutieren. Wir müssen uns an unser Wahlprogramm halten. Da steht nichts dazu drin. Dennoch berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Parteikreise von sehr angeregten Steuererhöhungsdebatten im Unionslager. Immerhin brächte ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz von 18% ohne Ausnahmen rund 7 Milliarden Euro für den Staatshaushalt. Allein Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble findet den Mut, sich zumindest gegen Steuersenkungen auszusprechen. Die Sozialdemokraten könnten zufriedener nicht sein. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hält den Streit in der Union für notorisch. Ich finde schon frappierend, dass man im Augenblick von der Union den Eindruck hat, sie blinkt auf beiden Seiten ihres Autos. Da gibt es einen Teil, der blinkt mit Steuererleichterungen und es gibt einen Teil, der blinkt jetzt mit Steuererhöhungen. Das ist ziemlich verwirrend für mich. Noch härter das Urteil der Grünen. Deren Fraktionschef Fritz Kuhn nennt die Diskussion pervers, da die Union einerseits Steuersenkungen verspreche, andererseits aber bei Geringverdienern abkassieren wolle. Die unsozialen Folgen von Mehrwertsteuererhöhungen beschäftigen ebenfalls die Linkspartei und ihre Haushaltsexpertin Gesine Lötsch. Gerade Menschen, die ein geringes Einkommen haben, werden hier wieder doppelt bestraft. Sie haben ein geringes Einkommen und die Produkte, die sie dringend zum Leben brauchen, werden teurer. Das ist für mich nicht hinnehmbar. Auch die Sozialverbände zeigen sich empört. Menschen, deren Geld kaum für Lebensmittel reiche, dürften nicht stärker belastet werden, sagt Heidi Merk, die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. FDP-Chef Guido Westerwelle würde die Steuerdebatte lieber heute als morgen beenden. Er fordert ein Machtwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel.